Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Wo bringen Sie mich denn hin? Was wollen Sie? Wollen Sie Geld? Nein! Hören Sie, man kann doch über alles reden! Nein! Bitte, ich tue alles, was Sie wollen! Nein! Es reicht. So geht's nicht weiter. Wo ist die Nummer von deinem Spezialisten? Die werden sich nicht mehr an unseren Leuten vergreifen. Hier. Ich werde den Eindruck nicht los, dass das heutige Russland mit seinen paranoiden Betriebsproblemen solche Leute wie uns nicht braucht. Um zu funktionieren, braucht Russland echte mittelalterliche Ritter. Prinzipienlose Feudalherren. Schlau, schmierig und boshaft. Und? Es geht keiner ran. Klick von Sergei Bolmat. Aus dem Russischen von Margret Fieseler. Bearbeitung und Regie Thomas Wolferts. Hallo, Army on Earth will be able to stop the Noddy Burger Machine. Ich habe Hunger. Dann gehen wir in die Frikadellenbude. Müssen wir da nicht mal bald bezahlen in der Frikadellenbude? Ich fürchte, sonst werden sie uns noch schnappen. Beim letzten Mal haben die uns ziemlich schief angesehen. Die schnappen uns nicht. Marina mischte die Karten. Auf ihrer Nase klebte ein Pflaster, unter dem eine dünne Schramme hervorsah. Der Bluterguss unter ihrem Auge war fast verschwunden. Geblieben war nur ein schwacher, bläulich-gelb zerlaufender Aquarellfleck auf dem Wangenknochen. Also für das Video solltest du das Geld zurückverlangen. Ich werde es versuchen. Korea Ho meditierte in der Zimmerecke auf einem kleinen Teppich mit bunten Bärchen, den Marina für 100 Rubel auf dem Trödelmarkt gekauft hatte. Auf dem Bett Marina gegenüber saß ihre Vermieterin Lilia und begutachtete ihre neuen künstlichen Fingernägel. Ich bin genau in der gleichen Situation wie du. Kein Geld und überhaupt nichts Konkretes in Aussicht. Eigentlich wollte ich nach Paris fahren, mir ansehen, wie man dort so lebt, aber naja. Noch eine? Eine Krise, wie meine Mutter zu sagen pflegte. Die Dame zählt drei? Ja. Dann noch eine. Noch eine? Warte mal. Ich habe dich extra so lange nicht gemahnt. Ich verstehe ja alles. Du hast dich eben in einen Idioten verliebt. Das kann jedem passieren. Noch eine. Genug? 21. Ich habe heute kein Glück. Aber Marina, du musst mich auch verstehen. Du schuldest mir noch 3 Monate Miete. Also nicht, dass ich damit irgendwas oder... Also überhaupt nicht, wirklich. Aber ich brauche eben auch Geld. Er ist kein Idiot. Was ist er denn dann? Kannst du mir das vielleicht sagen? Was? Und jetzt hat er dich auch noch geschwängert. Das ist doch eine sehr ernste Sache. Sei mal ehrlich. Hat er dir auch nur einmal im Leben Geld gegeben? Wir hatten uns gerade kennengelernt. In der Disco. Da gab es eine Razzia und er hat mich gebeten, $200 und ein Päckchen Kokain in der Unterhose zu verstecken. 20 Gramm waren da drin. Wenn nicht mehr. Also ich weiß nicht. Ich gebe dir natürlich noch eine Frist. 2 Wochen vielleicht. Nicht länger. Dann musst du dir einen reichen Gönner suchen. Hallo? Hallo, ich bin's. Hi. Komm zurück. Die blauen Flecken sind weg. Nichts wird dich an deinen Ausfall erinnern, außer vielleicht einer winzigen Schramme auf meiner Nase. Mir tut kein bisschen leid, was ich getan habe. Ich würde es sofort wieder tun. Bist du betrunken? Nein. Hast du gekifft? Nein. Alles, was ich gesagt habe, meine ich so. Dann bist du schizophren. Lass dich mal behandeln. Such dir doch einen gesunden. Arschloch! Das Treppenhaus roch nach modrigem Wasser. Die ersten Stufen waren eingebrochen und mit unbehauenen Brettern verschalt. An der Tür klebte ein mit Tesafilm befestigtes, computergeschriebenes Papierschild Videoverleih. Filme aus der ganzen Welt, nur lizenzierte Ware. Hier, ich hätte gerne das Geld zurück. Und was passt Ihnen nicht? Man sieht nichts. Sache! Man sieht alles. Es rauscht und der Ton leiert. Sehen Sie, alles in Ordnung. Nichts rauscht, nichts leiert. Sie bringen nun schon zum 5. Mal eine Kassette zurück und wollen das Geld zurück. Sie sind mir schon aufgefallen. Außer Ihnen beschwert sich hier niemand. Gefällt es Ihnen, wenn geschossen wird? Ein sympathischer junger Mann beugte sich zu ihr herunter, sommersprossig mit kurzgeschnittenem Haar. Dem Äußeren nach ein Sportstudent. Wieso? Gefällt es Ihnen nicht? Doch, warum? Mir gefällt das ganz gut. Neben ihm standen zwei Männer. Einer mit Lederjacke und ein Glatzkopf in einem teuren Kaschmirmantel. Der junge Mann zog eine Pistole hervor, setzte sie an den Schädel des Glatzkopfs und drückte ab. Das Wichtigste ist nicht zu zielen. Wenn man zielt, trifft man immer daneben. Verstehe. Ehemalige Bullen, Dilettanten. Wollen Sie mich jetzt auch erschießen? Und wer bezahlt mich dafür? Plötzlich flammte in der Tiefe des dunklen Flurs direkt ihrem Gesicht gegenüber eine kleine gezackte Flamme auf. Aus der Mitte der Flamme flog etwas Längliches, am Ende Abgerundetes und kam schweigend näher. Eine Kugel. Sie wird mich direkt zwischen die Augen treffen, dort, wo ich gestern den Pickel ausgedrückt habe. Die Kugel flog am Kopf des jungen Mannes und an seinem akkuraten Kurzhaarschnitt vorbei und schlug mit so furchtbarer Schwere, als wolle sie das ganze Haus niederreißen, in die Wand neben Marinas Wange ein. Aufhören! Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Aufhören! Wir machen keine Gefangenen. Ich muss los. Kommst du mit oder bleibst du hier? Ist der Film gut? Ihnen wird er gefallen. Na, dann leiche mir doch mal aus. Er holte Marina auf der Treppe ein und sie gingen gemeinsam nach draußen. Die unbewegte Abendluft hatte sich schon mit den matten Gerüchen nach Wasser, Staub und Blättern vollgesogen. Kleine Jungen auf Skateboards sausten an ihnen vorbei. Auf der anderen Straßenseite über den schwarzen 200-jährigen Pappeln schimmerte das frische Blattgold einer Kirche. Wo musst du hin? Ich heiße übrigens Locher. Eigentlich Alexei. Alexei der Türke. Von Turki. Ist das Ihre Masche, Mädchen kennenzulernen? Nein. Um ehrlich zu sein, das ist das erste Mal. Wisch dir die Wange ab, du hast Kalk drauf. Nein, nicht da auf der anderen Seite. Früher hatte ich immer eine Heidenangst. Wie weißt du, einfach so auf einen fremden Menschen zuzugehen. So mir nichts, dir nichts. Aber bei dir geht es wie von selbst. Locher hatte Pech. Er flog nicht nur gegen seinen Willen in die Luft, sondern landete auch an einem ganz ungeeigneten Ort. Hinter dem BMW, der ihn angefahren hatte, kam gerade ein Gigoli heraus. Der niedergehende Locher schlug auf den Kofferraum des Wagens. Dabei flog der gesamte Inhalt seiner Tasche heraus. Schlüssel, Kleingeld, Handy, Brieftasche, das Video, eine Uhr ohne Armband und sogar ein Stofftaschentuch. Ein Rettungswagen! Hat jemand ein Handy? Lochers Handy, das neueste Modell von Ericsson, klatschte zusammen mit dem Schlüsselbund genau vor Marinas Turnschuhe. Beim Aufschlag auf den Asphalt hatte es sich eingeschaltet und leuchtete jetzt dienstfertig mit allen seinen Knöpfen. Hallo, ja! Ja, kommen Sie schnell! Hier ist jemand überfahren worden! Marina, du kannst dir nicht vorstellen, was mir passiert ist, während du das Video zurückgebracht hast. Kaum hattest du mit Lilia die Wohnung verlassen, als sich mir plötzlich, wie wahnsinnig, alle Chakren geöffnet haben. Ich habe im Lotussitz so hoch über dem Boden geschwebt. Hast du die neuen Filme mitgebracht? Nein. Schade, dass du das nicht gesehen hast. Hast du die beste Art des Selbstmords mitgebracht? Nein. Und der Dritte stirbt niemals? Nein. Ja, was hast du denn gar nichts mitgebracht? Da bist du taub. Nicht einen einzigen Film? Wir können uns ja die Nachrichten ansehen. Ach, scheiß Nachrichten, mir wird übel davon. Da ist kein Leben drin, verstehst du das nicht? Aber das Geld, das haben sie doch wenigstens, oder? Was ist das? Was? Ja, hör doch mal. Das ist nicht das erste Mal. Das ist bei mir drinnen. Jemand sendet Signale. Aber wer? Seit wann hast du ein Handy? Korea Hu, ich muss dir was erzählen. Ich werde transsexueller Blondine im hübschen Kleid auf schlüpfrigen Fernsehkanälen. Fließe ich her zur Liebe bereit. Müssen Sie unbedingt Gedichte schreiben. Wozu? Haben Sie schon mal gefragt, wozu? Thoma fühlte sich wie ein Knetgummifigürchen, das unter eine Dampfwalze geraten ist. Was machen Sie beruflich? Kellner, lobt Thoma. Ein wunderbarer Beruf. Vergessen Sie die Gedichte. Ehrlich, Sie können sich mit diesen Gedichten Ihr Leben ruinieren. Vielleicht haben Sie recht. Nein, wirklich. Bedenken Sie, Gedichte lesen nur 7% der Erdbevölkerung. Essen wollen Sie aber alle. Außerdem, der Beruf eines Dichters ist genauso eine Arbeit wie jeder andere. Wie die eines Kellners, eines Schlossers, eines Arztes. Eine schwere, verantwortungsvolle Arbeit. So geht's doch nicht. Was soll denn das heißen? Gib mir die Jugend wieder, schrie Napoleon. Und maß sein Mini-Korsika mit großen Schritten. Was soll denn das heißen, Maß? Maß? Das ist ein Solizismus. Woher wissen Sie das denn? Steht in einem Artikel in Ihrer Zeitschrift. Der Solizismus am Ende der Literaturgeschichte von S. Durov. Ja, unserem Chefredakteur. Der ist heute krank. Ich wollte dieses Gedicht sowieso rauswerfen. Trotzdem, das ist ein affektierter Solizismus. Unerträglich epigonal. Altmodischer Kram und furchtbar manieriert. Ich werde transsexueller. Sie sind nicht zufällig homosexuell. Nein. Arbeiten Sie. Leben Sie ein normales menschliches Leben. Übrigens schreibt sich transsexuell mit einem N, nicht mit zwei. Und mit zwei S transsexuell. Vergessen Sie die Gedichte, vergessen Sie sie und lassen Sie den Kopf nicht hängen. Es gibt Schlimmeres im Leben. Vielleicht sollte ich mir auch ein Kind anschaffen. Irgendwie stehen die interessantesten Männer immer auf Schwangere. Geil, es wird mindestens einen Monat dauern, bis Sie das Handy abschalten. Wir können anrufen, wohin wir wollen. Nach Amerika, nach Australien, auf dem Mond. Wetten, ich weiß, wer da anruft? Du meinst doch nicht etwa einen Auftrag? Was denn sonst? Marina konnte sich nicht entschließen, das Telefon zu nehmen. Aus ihrer Erfahrung mit virtuellen Kriegen wusste sie, wenn in einem leeren, hell erleuchteten Zimmer an sichtbarer Stelle etwas Wichtiges, Wertvolles liegt, eine Plasmakanone, eine goldene Karte oder eine doppelte Energiepatrone, darf man es niemals sofort ergreifen, sonst öffnen sich im nächsten Moment in den glatten virtuellen Wänden Türen und von allen Seiten stürzen sich erbarmungslose Höllenspinnen auf einen, die blaues Feuer spucken. Oder Zombies, die einen sekundenschnell mit vergiftetem Blut überschütten. Gut möglich übrigens, dass sie dafür irrsinnig viel Geld bezahlen. Irrsinnig viel. Glaub mir, hunderttausende Dollar. Nicht mal 100 bezahlen sie. Das hängt davon ab, wen sie umbringen lassen wollen. Womöglich den Präsidenten. Stell dir vor, aus einem Gewehr mit Zielfernrohr. Er kommt zum Beispiel aus der Bahn und bam, bam, knallst du ihn ab. Aus dem Gebüsch Panik. Die Welt trauert. Sie zahlen immer im Voraus. Aber man muss sehr selbstbewusst mit ihnen reden, damit sie gleich kapieren und nicht meinen, wir wären irgendwelche Stümper. Willst du, dass ich mit ihnen rede? Das kann ich auch selbst. Und wenn plötzlich seine Freundin dran ist? Dann sagst du ihr eben, er hat den Löffel abgegeben. Hallo? Hallo? Und weiter? Entschuldigung, bin ich bei Ihnen richtig? Das sind Sie. Sind Sie das wirklich? Lass mich mithören, bitte. Es hat sehr lange gedauert, bis jemand abgenommen hat. Bei dieser Nummer geht nie jemand sofort an den Apparat. Sie wollte das Telefon ausschalten, aber in diesem Moment erklang eine sachliche Frauenstimme aus dem Hörer. Ich möchte denjenigen sprechen, der für die bekannten Probleme zuständig ist. Haben Sie das Geld? 3.000. 35.000 Dollar, versteht sich. Andernfalls schalte ich das Telefon ab. Einverstanden. Wo und wann? Morgen zentrales Krematorium, 11 Uhr. Fragen Sie nach Afanasyeva, Abteilung 9. Kommt er zu mir zurück oder nicht? Marina, ich bitte dich. Du hast mir selbst gesagt, Liebe gibt es nur unter Schwulen. Und jetzt? Na und? Was meinst du? Soll ich noch mal mit ihm reden? Wozu? Was redest du für Blödsinn? Wo hast du nur deine Gedanken? Bei ihm. Er ist bis über beide Ohren verknallt in dich. Korea Ho hielt Tioma aufrichtig für einen idealen Menschen. Erstens war er ein konsequenter, radikaler, gewissenloser Nichtstuer. Er konnte 3 Tage hintereinander verschlafen und wusste nie, wie spät es war. Zweitens war er weder unterhaltsam noch geistreich und bemühte sich auch nicht, es zu sein. Er ist ein Dichter und ich bin eine Gebärmaschine. Ich bin sowas wie eine Vakuumverpackung. Eine Styroporschale mit einem Stück Fleisch drin. Fest eingeschweißt in faltige Klarsichtfolie. Du bist verrückt geworden. Weißt du, wie man Verrückte behandelt? Mit Pillen. Und falls du mir jetzt damit kommst, ich soll mir was einwerfen, vergiss es. Ich fühle mich ja jetzt schon total verstrahlt. Du musst an die frische Luft. Und reiß dich zusammen, sonst verpassen sie dir noch Elektroschocks. 1000 Volt, direkt in den Kopf. Auf der Bahre lag ein lächelnder Junge mit bleichem, gepudertem Gesicht, golden schimmerndem Haar und hochroten Lippen. Mit seiner kleinen, an die Brust gedrückten Faust umklammerte er ein Päckchen Kaugummi. Im Mundwinkel des Jungen klebte ein mit glänzendem Lack überzogener Tropfen synthetischen Speichels, der nur darauf zu warten schien, im Schlaf über die Wange aufs Kopfkissen zu rollen. Hast du das letzte Bestattungsmagazin gelesen? In Frankreich nimmt man an den Toten neuerdings vor der Beerdigung noch plastische Operationen vor. Es geht ihm immer weiter. Wir leben im 20. Jahrhundert. Das ist wie Pop-Art. Was hältst du von Karminrot für seine Wangen? Passt ganz gut zu seinen Haaren, aber trag es nicht zu dick auf. Sonst sieht er aus wie eine Putte. Dach die Damen, die Jungs vom 5. Stock haben angerufen. Könnt ihr noch bis übermorgen 3 Kalte von oben bei euch lagern? Denen ist die Kühlanlage ausgefallen. Was, schon wieder? Sag ihnen, wir sind hier ein Krematorium und kein Leichenschauhaus. Geht klar. Ach, übrigens, aber das hier war. Am Eingang fragen irgendwelche Rentner nach dir. Da drüben sind sie. Was, die da? Blödsinn, niemals. Das sind sie. Soll das ein Witz sein? Ganz und gar nicht. Das sind sie, deine Spezialisten. Die eine ist im 9. Monat, die andere eine Tschuktschin. Tja, dann einige dich mal mit denen. Sind sie es? Mit strengem Blick musterte die ältere Dame sie von Kopf bis Fuß. Wir sind es. Haben Sie das Geld? Wer sind Sie eigentlich? Wen haben Sie denn gestern angerufen? Bringen wir es doch hinter uns. Zeigen Sie das Geld. Ihr gepflegter, graumelierter Begleiter holte eine große Pralinenschachtel mit rosa Schleife hervor. Hier ist alles drin. Geld und Informationen. Nur denken Sie daran, die Zeit drängt. Länger als eine Woche können wir nicht warten. Sie brauchen Sie nicht zu beunruhigen. Auf Wiedersehen. Einen Moment noch bitte. Mein Mann ist ein leichtsinniger Mensch. Er bringt es fertig und gibt einem völlig Unbekannten, mir nichts, dir nichts, eine riesige Summe. Ich möchte Sie ernstlich warnen. Keine Tricks. Ich habe 30 Jahre beim KGB gearbeitet. Und ich habe reichlich Beziehungen. Wenn etwas nicht so läuft, wie es soll, finden wir Sie im Handumdrehen und werden Sie nach allen Regeln der Kunst einem peinlichen Verhör unterziehen. Seien Sie dessen gewiss. Marina blickte Xenia Petrovna interessiert an. Auf Wiedersehen. Einen Moment noch, gnädigste. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich soll Ihnen auch noch etwas ausrichten. Manchmal benehmen sich unsere Kunden nicht so, wie sie sollten. Sie sind nervös und machen Dummheiten. In solchen Fällen fackeln wir nicht lange. Wir öffnen den Brustkasten, schneiden das Herz auf, gießen Kerosin hinein und zünden es an. Die Wirkung ist unterschiedlich. Manche Leute leben danach noch eine Minute, manche auch zwei. Auf jeden Fall sind es nicht die schönsten Minuten ihres Lebens. Denken Sie daran, nicht die schönsten. Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Ich weiß nicht warum, aber ich war von Anfang an überzeugt, dass wir eine gemeinsame Sprache finden werden. Das ist keine gemeinsame Sprache, da haben Sie sich verhört. Das ist ein Fachgespräch. Wladimir Fjodorowitsch Charin, Privatunternehmer, Tschechowstraße 15. Neben dem Geld befand sich das Foto eines Mannes in der Schachtel, mit rotem Gesicht, kurzem Haar, gerader Nase und einer Narbe auf der Wange. Hier. Der Typ sieht nicht schlecht aus. Naja, geht so. Mir gefällt er. Ziemlich blass. Mit einer großen Sporttasche über der Schulter bog Tjoma um die Ecke und betrat ein Geschäft. Hinter der Theke stand eine rotwangige Miniaturverkäuferin in einem Firmenkittel und betrachtete zerstreut die Illustrationen in einer Fernsehzeitschrift. Interessieren Sie sich für Falli? Für was? Falli. Künstliche, versteht sich. Sind das Einheimische? Türkische. Mit italienischer Lizenz, um genau zu sein. Darf ich mal? Oh, mit Batterie. Vibrato, Phallus Imitat, Herkules, 43.000 Rubel. Hat auch Netzbetrieb. Und bekommt man davon keinen elektrischen Schlag? Boris, komm mal eben. Ja? Da hinten die Kleine am Wäscheregal hat was eingesteckt. Junges Fräulein, haben Sie nicht vergessen zu bezahlen? Ich bezahle nie. Das Mädchen stürzte zur Tür. Der Wachposten packte sie, umfasste sie mit beiden Armen von hinten und hob sie in die Luft. Hey, lass sie los. Ich bezahle für sie. Hören Sie etwa zusammen? Nö, nie gesehen. Im selben Moment schlug ihm Tjoma die Sporttasche über die Renaissance-Glatze. Der Inhalt fiel heraus. Die Tasche blieb aufrecht stehend auf dem Kopf des Wachposten stecken wie eine grausige Ritualmaske. Das Mädchen rannte an ihm vorbei und verschwand hinter einer Tür. Tjoma lief ihr nach. Ich bin Vera. Wie heißt du? Tjoma von Timofey. Schöne Wäsche bringt mich um den Verstand. Besonders BHs. Guck mal, eine Perle. Kostet mehr als ein Fahrrad. Da wären wir. Charin, Tschechowstraße 15. Was soll das denn jetzt? Du brauchst einfach mal ein bisschen Adrenalin. Adrenalin tötet die Mikroben. Blödsinn. Riesige Mikroben, Viren eben. Wir sehen ihn uns einfach mal an. Möchtest du ihn nicht wenigstens mal anfassen? Du stellst dich vor, gehst auf ihn zu und unterhältst dich mit ihm so nah wie wir beide jetzt. Und er weiß von nichts. Es ist sowieso niemand da. Oh, die Tür ist ja auf. Korea Ho zog eine durchsichtige Wasserpistole. Das grünliche Plexiglas der Pistole leuchtete in ihrer Hand in fantastischem, mattem Licht. Marina blickte vorsichtig um die Ecke. In der Küche saß Charin mit zwei Leibwächtern am Tisch. Er hielt irgendwelche Papiere in der Hand und lächelte. Was macht ihr Schulschwänzerinnen denn hier? Wir haben hier früher gewohnt, als wir noch Musterschülerin waren. Und was machen Sie hier? Reparieren Sie vielleicht die Wasserleitung? Verarscht mich nicht, ja? Ihr habt wohl einen Ort gesucht, wo ihr euch was einwerfen könnt. Einwerfen? Was meint er denn damit? Ich glaube, das sind Drogensüchtige. Drogensüchtige sind meist sehr gefährlich. Lass uns lieber gehen. Ach, so war das nun auch wieder nicht gemeint. Wisst ihr was? Ich mag euren Humor. Habt ihr heute Abend eigentlich schon was vor? Ja. Was denn? Wir gehen ins Ballett. Was läuft denn? Das Marinski zeigt heute Giselle. Ey, das wäre doch mal was anderes als Hundekämpfe, was Jungs? Die Karten und das Rahmenprogramm übernehme natürlich ich. Wie findet ihr das? Naja. Super Idee, wir sind dabei. Sie fuhren mit Karins Wagen über den nächtlichen Niewski-Prospekt. In der Dunkelheit hinter den getönten Scheiben glitten schläfrig die Lichter der Schaufenster und Reklamen vorbei. Hack ihm von mir aus den Kopf ab, ihm und seiner ganzen Judenbande, bevor sie dir die Eier abreißen. Nein, ich habe nichts dagegen. Und jetzt lass mich in Ruhe, ich habe zu tun. Sagen Sie, welche Art von Kunst mögen Sie lieber? Klassische oder modernere? Klassische. Ich lieber modernere. Am Ende eines im Industriestil eingerichteten Raumes saßen sie an einem Metalltisch mit Karin und seinen Leibwächtern. Die anderen Gäste um sie herum machten es sich auf mit Styropor gefüllten rosa Plastiksäcken oder gleich auf dem Teppichboden bequem. Ich gehe tanzen. Was hältst du davon, bei mir als Sekretärin zu arbeiten? Bei mir? Wo ist das? Und was heißt als Sekretärin? Auch nichts Besonderes. Sekretärin in meiner Aktiengesellschaft. Import, Export. $400 im Monat. Meine Freundin arbeitet auch als Sekretärin. Und ihr Chef? Er ist übrigens auch Direktor einer Aktiengesellschaft. Der verlangt von ihr, sich nach der Arbeit eine Uniform anzuziehen, während er selbst sich mit Handschellen nackt an die Heizung fesselt. Dann dreht er Wagner bis zum Anschlag auf und lässt sich mit einer Fliegenklatsche auspeitschen. Sie blickte Karin an und sah plötzlich hinter seinem Kopf im Spiegel Thioma. Er trank Gin Tonic und unterhielt sich angeregt mit einem kurzhaarigen Mädchen, das mit dem Rücken zu Marina saß. Marina bemerkte, dass das Kleid von Thiomas Begleiterin an der Rückennaht gerissen war. Sag mal, Vera, was würdest du eigentlich tun, wenn dein Liebster dir ohne Ansage ins Gesicht schlägt? Wo bin ich da gerade mit ihm? Zu Hause. Und du bist im 9. Monat schwanger. Ich weiß nicht. Was meinst du mit Liebster? Das ist unwichtig. Was würdest du tun? Verstehst du, ich glaube nicht an die Liebe. Ich glaube nur an Beziehungen. Und Beziehungen mit mir sind gar nicht möglich, weil ich dafür keine Zeit habe. Aber wenn mein Liebster, um deinen Ausdruck zu gebrauchen, mich ins Gesicht schlagen würde, würde ich ihn in Salpetersäure auflösen und diese Brühe würde ich als Putzmittel für Klobecken verkaufen. Eine Sekunde später bemerkte Thioma im Spiegel Marina. Er blickte in ihr Gesicht, farblos wie mit einem Bleistift auf ein Stück Zinkblech gezeichnet, im Spiegel verdoppelnd, als lege sich die deutliche Kontur seiner Erinnerung über den Abdruck einer ungewissen Realität. Darf ich einen Moment sprechen? Genannt. Karin sah Thioma schweigend an. Was willst du von mir? Ist deine Freundin schon gegangen? Mit dir reden. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Wer ist das? Ein Bekannter, warum? Ich möchte mich entschuldigen. Ich hatte Unrecht. Und Walter? Hast du dich entschuldigt? Ich entschuldige mich, ehrlich. Deine Begleiterin wartet. Geh bitte. Ich rufe dich an. Brauchst du Geld? Soll ich dich nach Hause bringen? Nein, heute nicht. Die Audienz ist beendet. Kannst du nicht einmal im Leben ohne diese Zickereien auskommen? Ich mach, was ich will. Verpiss dich. Hör mal, Bürschchen, wenn ich dich auch nur noch ein einziges Mal zusammen mit diesem Mädchen sehe, dann reiß ich dir den Arsch auf. Kapiert? Was? Wie durch Mädchen? Wer sind sie überhaupt? Hör mal, du Clown, du weißt genau, welches Mädchen ich meine. Nein, ich bin mit einem Mädchen hergekommen und habe anderes hier getroffen. Auch mich interessiert doch nicht, mit wem du hergekommen bist. Du weißt sehr gut, du mieser kleiner Schwanzlutscher, von wem ich spreche. Das schwangere Mädchen. Hast du mich jetzt verstanden? Die gefliesten Wände kippten weg und die Decke glitt zur Seite. Schwarze Stiefel tauchten vor ihm auf und verschwanden wieder. Und Thioma stieß mit dem Gesicht auf die nassen, weißen Quadrate. Für einen Moment fühlte er sich in einer unbekannten Realität, in einem Raum ohne Volumen und ohne Perspektive, in einer Welt ohne Schwerkraft. Oh. Na los, glaubst du vielleicht, ich will hier in diesem Drecksklo übernachten? Antworte! Oh. Was heißt hier, oh, du Wichser? Hast du mich verstanden oder nicht? Verstanden! Was? Ich kann dich nicht hören! Verstanden! Na bitte, geht doch! Wann lernst du endlich deinen verdammten Schlüssel mitzunehmen? Du? Entschuldige, ich muss mit dir reden. Unbeholfen zog Karin aus seiner Hosentasche eine kleine Schatulle aus Plastik, öffnete sie, rückte einen Ring auf dem kleinen Atlaskissen zurecht und überreichte ihn ihr. Ich möchte, dass du meine Frau bist. Das ist wichtig, verstehst du? Sag ja. Ja, ich werde heiraten. Aber nicht dich. Zugegeben, da gab es mal so einen Schwächling, aber der wird sich nie mehr blicken lassen, das verspreche ich dir. Was ist mit ihm? Nichts. Er hat bloß ein Ehrenwort gegeben, sich dir nie wieder zu nähern. Marina wunderte sich über sich selbst. Vor wenigen Tagen noch hätte sie ungebetene Besucher ins Treppenhaus geschubst. Jetzt spürte sie ein unpassendes Interesse an diesem Geschehen. So, als wäre sie nicht nur Mitwirkende, sondern gleichzeitig Zuschauerin. Niemand redet so mit mir, nur du. Verstehst du, ich habe keine Ahnung, wie man sich normalen Mädchen gegenüber nimmt. Ich hatte bisher nur mit Nutten zu tun. Und mit denen ist alles viel einfacher, glaub mir. Ich bin kein Idiot. Ich weiß sehr wohl, dass du mich nicht liebst. Aber darum geht's nicht. Ich liebe dich und das zählt. Ich habe eine coole Quelle für eine Pistole aufgetan. Hallo? Sag einfach ja, sonst weiß ich nicht, was ich mit dir machen soll. Und wenn du dich weigerst, muss ich irgendetwas tun und ich weiß nicht was, also sag ja. Unerwartet ertappte Marina sich dabei, wie sie begehrlich Charins athletische Schultern betrachtete, die sich als deutliche Erhebungen unter dem glatten Stoff seines Jacketts abzeichneten. Warum hat Joma gesagt, er würde sich mir nie wieder nähern? Das hat er gesagt, als ich ihn gefragt habe. So, ich muss jetzt weg zu einem Termin. Sag ja. Übrigens, man bringt mich sicher sowieso bald um und du bleibst als reiche Witwe zurück. Darf ich vorstellen, das ist Grover. Marina, hallo. Korea Ho wurde von einem untersetzten jungen Mann in einer Segeltuchjacke begleitet, an deren Brusttasche mit einer Büroklammer ein kleines Pappschild befestigt war. Münzen, Orden, Uhren, Gold, Schmuck, Waffen stand mit blauem Kugelschreiber darauf gekritzelt. Mein Wagen steht da drüben. Sie fuhren aus der Stadt heraus. Auf einer Anhöhe vor einem Wald flammte in den Fenstern von 5 vierstöckigen Mietskasernen der Reihe nach die Sonne auf. Sie durchquerten einen öden Nadelwald, vorbei an Schildern mit der Aufschrift Stopp-Sperrzone und Gefahr-Schießplätze. Im Magazin empfing sie ein rosiger, weißblonder Offizier in einem aufgeknöpften, ausgeblichenen Militärhemd. Seht euch um und sucht aus, was ihr braucht. Hier haben wir Pistolen und den anderen Kleinkram. Da drüben Maschinengewehre. Granat, Minenwerfer sowie sonstige schwere Artillerie. Was ist mit der hier? Darf ich die mal ausprobieren? Natürlich. Warte mal. Bitte sehr. Die Pistole fühlte sich unerwartet schwer und warm an. Eine Spur zu lässig ergriff Marina sie mit beiden Händen und wunderte sich insgeheim, wie elegant so etwas im Film aussah und wie ungelenk es in der Realität wirkte. Na, gefällt sie euch? Wir sehen uns noch etwas um. Ich hab's mir genau überlegt. Wir legen sie alle direkt im Auto um. Morgen Abend nach dem Club. Marina, ich glaube, ich kann das nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich werde ich doch Buddhistin. Na und? Karma. Ich rühre jetzt nicht mal mehr Mücken an. Blödsinn. Wir haben uns entschieden. Wir nehmen die hier. Gute Wahl, meine Damen. Also diese Zwischenwand reißen wir ab. Diese und die da auch. Hier, im oberen Wandbereich hängen wir antike französische Gobelins auf. Ringsrum legen wir ein vergoldetes ionisches Fries und in die Mitte stellen wir einen Springbrunnen mit Tritonen. Und das hört er aus? Was? Na, der Boden. Oh, 3 Tonnen. Was hört er aus? Also hier zum Beispiel gefällt mir nicht, dass mitten auf meiner Zimmerdecke ein Pferdepimmel ist. Verstehen Sie? Bei mir verkehren solide Leute. Erstens wird dort der Kronleuchter befestigt und zweitens ist das ein Symbol der Fruchtbarkeit. Klar, wenn Sie wollen, dann können wir an der Stelle noch ein paar Wolken oder Engel dazu malen. Gut. Aber schreiben Sie mir hinterher auf, was woher stammt, ja? Ja. Damit ich es später meinen Gästen erklären kann, falls Sie mich fragen. Sie verstehen? Ja. Gut. Und nun zum Badezimmer. In der Finsternis des Badezimmers stand Marina mit der Pistole in der Hand. Sie wusste aus Filmen, dass Pechvögel im entscheidenden Moment immer vergaßen, die Pistole zu entsichern. Sie hatte es sich sogar mit Kugelschreiber auf die Innenfläche ihrer Hand geschrieben. Punkt. Ja, was sind denn die Arbeiter? Wenn er mich sieht, könnte ich auch die Pistole verstecken und ihm sagen, ich wäre einverstanden. Ich wartete im Bad, um ihm das mitzuteilen. Wollte ihn nicht bei der Arbeit stören. Okay. Wenn die Arbeiter nicht kommen, töte ich ihn. Kommen sie doch, heirate ich ihn. Scheiße. Was machst du denn hier? Psst. Und was machst du hier? Thioma hielt die Pistole hinter seinem Rücken fest in der rechten Hand. Ich bin hier, weil ich immer noch will, dass du mich heiratest. Was? Bist du einverstanden? Marina verzog das Gesicht und fasste sich an den Bauch. Die Badewanne muss mindestens 4 Meter Durchmesser haben, wenn sie rund ist, ja? Ja. Du hast den Termin verschoben. Auf wann? Und wieso erfahre ich das erst jetzt? Hm? Na gut. Hör mal noch was. Wenn wir uns sehen, dann erinnerst du mich an diese Alte mit ihrem schlauen Freund, ja? Die Agentur, du weißt schon. Nach der Aktion im Wald haben sie auf stur geschaltet. Wir müssen irgendetwas mit ihnen machen, ja? Ruf die Jungs an. Ich komm sofort, okay? Gut, Marina, gib mir dein Handy. Gib mir das Handy. Gut. Ruhig. Hallo? Hallo, ja. Ja, meine Frau kriegt ein Kind. Kommen Sie schnell bitte, ja? Was? Ach, wo? Marina, wo sind wir hier? Marina, wo sind wir? Ich hab Angst. Aber wo sind wir? Wo ist das hier, Marina? Sag mir die Adresse, ja? Tschechow 15! Gut, also Tschechowstraße 15, bitte. Aber schnell, die Fruchtblase schon geplatzt, ja? Na, tu doch was! Hallo? Hallo, ich bin's. Hi. Und, wie geht's? Er ist wunderschön und schläft die ganze Zeit. Ich habe gestern Morgen den Trip genommen, den du im Onegin versteckt hast und endlich mal ausgeschlafen. Wie geht's dir denn? Ja, ich werde es schon schaffen, es wird alles gut. Sag, brauchst du was? Soll ich irgendwas mitbringen? Mitbringen? Nee. Stell dir vor, Hardin hat mir heute 2 Kartons Delikatessen geschickt, Kaviar und so. Wie konnte er denn das schon wieder wissen? Diesen Satz hätte er früher in voller Lautstärke gebrüllt. Jetzt sprach er ihn in einem ziemlich ruhigen Ton aus, wie ein Diplomat, der einem befreundeten Staat eine unbedeutende diplomatische Eingabe zu einem kleinen Spionagefall formuliert. Keine Ahnung. So einer weiß immer alles, was er wissen will. Sei bitte vorsichtig, ja? Na, ich pass schon auf, mach dir keine Sorgen. Für alle Fälle. Eine Pistole liegt im Schrank hinter den Bettbezügen und im Flur liegt noch hinter der Garderobe eine Maschinenpistole. Okay, ich denke an dich, ja? Vor der Tür standen 2 ältere Leute, ein Mann und eine Frau. Der Mann trug einen hellen Sommermantel und eine teure Brille. Seine Haare waren penibel gekämmt. Die Frau war ebenfalls sehr ordentlich frisiert, trug ein kariertes Kostüm und eine altmodische Handtasche. Die hat sich ja ausstaffiert wie die Königin von England. Guten Tag. Zu wem möchten Sie? Vermutlich zu Ihnen. Sie sind sicher Verwandte von Marina. Das Baby ist nämlich da. Ich gratuliere. Danke. Wie sieht es mit unserem Auftrag aus? Mit welchem Auftrag? Harin. Direktor einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Tschechowstraße 15. Der Prozessor in Thomas' Kopf arbeitete mit maximaler Taktfrequenz, doch ohne zufriedenstellendes Resultat. Adresse, Auftrag, Marina, Harin. Alles in Ordnung. Kurz gesagt, wir können nicht länger warten. Wenn der Auftrag bis morgen Abend nicht ausgeführt ist, lösen wir den Vertrag mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Ich hatte bereits Gelegenheit, Sie durch Ihre fruchtbare Kollegin informieren zu lassen, wie diese Konsequenzen aussehen werden. Es kommt uns doch nicht auf das Geld an. Verstehen Sie? Wir verlassen uns auf Sie. Wenn Sie uns hereinlegen, sind wir in einer verzweifelten Lage. Thoma hörte ihm ruhig zu. Mit einer Hand hielt er sich an der Tür, mit der anderen an der Türkette fest. Mit Knien und Ellbogen stützte er sich am Rahmen ab und fühlte sich so einigermaßen sicher. Dann sagte er aufmunternd im Tonfall eines erfahrenen Bauunternehmers: Alles läuft so wie verabredet. Marina, hallo, pass mal auf. Ich habe mir alles gründlich überlegt. Ich glaube, der Islam ist besser als der Buddhismus. Richtiger. Da ist mir alles erlaubt, außer Wein und Schweinefleisch, glaube ich. Übrigens, wer im Islam einen Ungläubigen tötet, der wird später im Himmel von den schönsten Jungfrauen 300 Millionen Jahre lang verwöhnt. Ich habe auch schon alles ausgekundschaftet. Ist das nicht ein schönes Wort, ausgekundschaftet? Er ist morgen Vormittag um 12 Uhr im Café Elegia auf der Wieburger Seite, neben dem Second-Hand-Laden. Alles weitere heute Abend im Club, okay? Okay. Café Elegia, 12 Uhr. Als der Tag anbrach, öffnete er den Kleiderschrank und warf einige von Marinas Sachen aufs Bett. Er ging duschen und rasierte sich sorgfältig den ganzen Körper. Danach zog er Marinas dünnen Slip an und zerrte mit einiger Mühe die Strumpfhose darüber. Er stieg in ihre Skater-Jeans, zog das glänzende T-Shirt mit dem schwarzen Kätzchen an, zwängte sich in die roten Pumps und stülpte sich eine schneeweiße Perücke über. Mit Stift und Tusche zog er sich die Brauen- und Lippenkonturen nach. Im Spiegel sah er nicht mehr einen mürrischen jungen Mann, sondern eine resignierte, vom Leben gebeutelte Nutte. Er setzte sich Marinas Sonnenbrille auf und ergriff die Pistole. Was möchten wir denn trinken? Apfelsaft. Hey, Schätzchen, bist du etwa beruflich hier? Beruflich? Lass die Kleine doch in Ruhe ihren Saft trinken. Recht hat er, Weiber sind auch Menschen. Harins Tisch befand sich links von Thoma in der gegenüberliegenden Ecke. Ein Leibwächter beugte sich konzentriert über den Spielautomaten. Die Prostituierte war verschwunden. Der zweite Leibwächter hatte sich ebenfalls irgendwohin verzogen. Also, zuerst die Pistole ziehen, aufstehen, umdrehen, schießen. Und dann schnell durch die Toiletten in den Hof. Scheiße, wo ist der zweite Leibwächter? Er steckte die Hand in die Innentasche der Jacke, umfasste den kalten und sofort feucht werdenden Griff der Pistole. In diesem Moment erstürmten 5 kräftige junge Kerle mit kurzgeschorenem Haar, in Lederjacken und mit Sporttaschen das Café. Der Tunguse lässt schön grüßen, Chef. Einer von ihnen setzte sich Rarin gegenüber an den Tisch. Schönen Gruß zurück, wenn er es ehrlich meint. Sanjok, mach den Laden mal für eine Minute zu. Mittagspause. Kurz und bündig, Mann. Keine linken Touren. Der Tunguse hält sein Wort, wie immer. Quatsch nicht rum, du Schwachkopf. Ein fauler Trick und ich mach dich kalt, halt ja? dich aus unseren Geschäften raus oder wir machen Hackfleisch aus dir. Schwachköpfe wie dich habe ich schon reihenweise einbetoniert. Und für dich lasse ich mir was ganz Besonderes einfallen. Tioma zog die Pistole aus der Brusttasche und drehte sich auf dem Stuhl herum. Auf Harins Stirn zeichnete sich ein runder schwarzer Punkt ab und von dort lief rasch eine dicke, gewundene Linie sein Gesicht runter. Nach einer dicht mit unklarem, effektvollen, durcheinander gespickten Weile fand Tioma sich in der Toilette wieder. Das war's. Wie meinst du das? Das war's. Einfach so? Einfach so. Na toll. Tioma konnte Marina hinter der Glasscheibe sehen, allerdings nicht besonders deutlich. Wo bist du? Direkt vor dir. Etwa die Transe mit meinem Kätzchen-T-Shirt? Ja, stell dir vor. Rarin hinten am Tisch, nicht weiter von mir entfernt als die Schwester da hinten mit ihrem Wagen. Ich schieße und treffe sofort, ganz ohne zu zielen. Plötzlich zückt einer von denen... Entschuldige, habe ich total vergessen. Wir brauchen unbedingt ein Bettchen für Josef, aber kein lackiertes, sonst nagt da hinterher die Farbe vom Holz, wenn er zahnt. Gut, besorg ich. Stell dir vor, mich hat noch jemand angerufen. Wer? Ein Auftraggeber. Hast du den Verstand verloren? Spinnst du jetzt total? Warum? Du hast den Verstand verloren. Das ist ein Albtraum. Bitte, hör auf damit. Was ist mit deinen Gedichten? Wer braucht denn schon Gedichte? Nur 7% aller Menschen auf der Welt lesen Gedichte. Tioma ging in ein Konfektionsgeschäft und suchte sich einen italienischen Anzug aus. Dazu passend eine Krawatte mit unauffälligem kleinen Würfelmuster und klassischen schwarzen Halbschuhen. Damit hätte sich auch ein mitteleuropäischer Banker nicht geschämt, zur Arbeit zu gehen. Wer ist da? Der Glaser. In einem feinen Büro an der hinteren Wand, den Fenstern gegenüber, saß an einem großen Schreibtisch Xenia Petrovna und klickte nachdenklich mit der Maus. Tioma versuchte sich zu erinnern, wo er diese betont altmodisch gekleidete, ondulierte Dame mit dem unschuldig drohenden Blick schon einmal getroffen hatte. Ihr Gesicht nahm sofort den gleichen Ausdruck an wie Charins Gesicht, als er Tiomas Pistole auf sich gerichtet sah. Valentin. Entsetzen und Neugier zugleich. Das ist nicht der Glaser. Langsam öffnete sie die Schreibtischschublade. Du verdammtes Arschloch, was soll das? Hinter Tioma stand der kahlgeschorene Locher mit Halskrause und eingegipstem Arm. Ja, aber du hast sie umgelegt. Das war doch der Auftrag. Auftrag? Was für ein Auftrag? Wir waren im Park gegenüber verabredet. Und du scheiß Amateur fällst hier ein und schießt am helllichten Tag um dich. Wer sind überhaupt die beiden? Keine Ahnung. Irgendwelche Raffkes. Wo ist mein Handy? Hier. Du mieser Stümper. Komm mir nie wieder in die Quere, sonst vergesse ich mich. Jetzt verpiss dich endlich! Am Morgen erschreckte erneut ein blutiges Gewaltverbrechen die Innenstadt von St. Petersburg. Die Inhaber einer privaten Arbeitsvermittlung, Xenia Petrovna und Valentin Viktorowitsch, wurden unter bisher ungeklärten Umständen erschossen in ihrem Büro aufgefunden. Die Vereinigung unabhängiger Unternehmer hat für die Ergreifung des Täters eine Belohnung von $100.000 ausgesetzt. Hinweise werden unter der eingeblendeten Rufnummer rund um die Uhr entgegengenommen. Da ist er! Warte, nicht zu überstürzen. Lass mich erstmal einen Blick auf diesen Blindgänger werfen. Ja, der ist es. Diese kleine Wanze hat tatsächlich Harim umgelegt. Soll ihn kalt machen? Moment! Ich habe noch ein Wörtchen mit ihm zu reden. Tioma öffnete die Augen. In der Diele stand Marina, schlank und grazil. In der linken Armbeuge hielt sie fest den schlafenden Josef. In der rechten Hand das neueste Modell einer Kalaschnikow, deren Lauf sie nicht ohne Mühe an Tioma vorbeirichtete. Die Küche war praktisch zerstört. Hi. Ich bin entlassen worden. Heute? Wieso heute? Ich dachte Dienstag. In den Trümmern der Kücheneinrichtung zwischen Holzspänen, Rockschößen und Hosenaufschlägen begannen kleine neongrüne Punkte aufzuleuchten. Heute ist Dienstag. bin ich zu früh. Hab ich dich etwa beim Schmusen mit deinen neuen Freunden gestört? Eifersüchtig? Jetzt nicht mehr. Klick von Sergei Bolmat. Aus dem Russischen von Margret Fieseler. Mit Laura Schurk als Marina, Andreas Pietschmann als Tioma, Gunda Aurich als Korea Ho, Oliver Broth als Erzähler, Veronika Bayer als Xenia Petrovna, Volker Roos als Valentin Viktorowitsch, Paul Fasnacht als Charin und anderen. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regieassistenz Dirk Leiers. Bearbeitung und Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.